Deutschlandfunk, das war der Tag. Zur Zusammenfassung von Politik, Zeitgeschehen, Wirtschaft und Sport begrüßt Sie Reinhard Bieg. Und die weiß Gott seltene Gelegenheit, diese vom Anspruch her sehr sachliche Sendung mit einem Gedicht zu beginnen, diese Gelegenheit muss einfach genutzt werden. Also, auf vieles Schöne in der Welt lernt früh der Mensch verzichten. Was bis zum Schluss ihm gut gefällt, sind Bilder und Geschichten. Zum Beispiel Bilder und Geschichten aus Deutschland, die in alle Welt hinauszutragen, seit heute Aufgabe von Jutta Limbach ist. Die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts leitet jetzt das Goethe-Institut, von dessen Namensgeber selbstverständlich auch die gerade zitierten Zeilen stammen. Wir kommen später auf die Amtseinführung in München zurück. Jetzt aber wieder ganz sachlich das Programm bis Mitternacht. Berlin. Regierung betont Solidarität mit den USA, während Zehntausende auf den Straßen gegen die Politik des amerikanischen Präsidenten protestieren. Washington. Außenminister Colin Powell entwirft eine Art Weltkarte des Terrorismus. Neu-Delhi. Indische Experten diskutieren offen über Einsatz von Atomwaffen im nicht erklärten Kaschmir-Krieg. Und Jerusalem. Kosten des Nahostkonflikts stürzten Regierung von Ariel Sharon in eine tiefe Krise. Weitere Schlagwörter sind die Fehde zwischen Jürgen Möllemann, FDP, und Michel Friedmann vom Zentralrat der Juden. Wir berichten über die Walfangkonferenz in Japan. Ein Eklat jagt den anderen. Und endlich gibt es mal einer zu. Renate Künast bestätigt, dass der Euro auch eine Teuro-Seite hat. Kurzberichte aus aller Welt, Börse und die Presseschau und das alles in noch nicht einmal 50 Minuten, fangen wir also gleich mal an. Offizielle Solidarität auf der Straße, lautstarker Protest gegen die Politik der USA. Morgen kommt George Bush nach Berlin. Über die Schatten, die der Besuch des amerikanischen Präsidenten vorauswirft, Dorothea Jung. Eigentlich hatten sich die Bündnisgrünen das geschickt ausgedacht. Eine Kundgebung vor der großen Anti-Bush-Demo. Eine kleine Kundgebung in kritischer Solidarität, wie Parteichefin Claudia Roth betonte. Wir haben zu dieser Kundgebung Norman Wimmern eingeladen, einen ganz wichtigen US-Amerikaner, der die Stimme des anderen Amerikas heute deutlich machen wird, der deutlich machen wird, dass es in Amerika viele Menschen gibt, die für eine andere Umwelt- und Klimapolitik kämpfen, die für eine andere Menschenrechtspolitik eintreten, die gegen ein militärisches Abenteuer im Irak sind. Wir wollen mit unserer Kundgebung ausdrücken, was wir unter kritischer Solidarität verstehen. Kritische Solidarität ist alles andere als anti-amerikanisch. Doch die kritische Solidarität verlangt solidarische Zuhörer, und die fehlten dieser Kundgebung unter den Linken. Als der US-amerikanische Oppositionspolitiker Norman Birnbaum auf der Bühne reden wollte, eroberten Autonome das Podest. Europäische Freunde konnten uns, die amerikanische Opposition, helfen. Nach Angaben der Berliner Polizei stürmten etwa 60 Personen die Rednerbühne. Die Grünen-Veranstaltung musste verlegt werden. Von diesen Vorgängen war 300 Meter weiter östlich auf dem Bebelplatz nichts zu merken. Dort ertönten die Buschtrommeln, die während der ganzen Demonstration das Geschehen begleiten sollten. Friedenskerzen wurden entzündet und Transparente entrollt. Hier traf sich die Achse für den Frieden zur Auftaktkundgebung. Die Achse für den Frieden bezeichnete sich als breites, parteiübergreifendes Bündnis. Man sah Linksautonome mit schwarzen Fahnen, man sah das klassische Zeichen der traditionellen Friedensbewegung und die roten Fahnen der PDS. Auftaktrednerin war Parteichefin Gabi Zimmer. Auch sie betonte, die Demonstration sei nicht gegen George Bush gerichtet, sondern gegen seine Politik. Für uns kann es nichts Wichtigeres geben als Frieden, weil wir uns als konsequente Menschenrechtspartei verstehen. Und daher lehnen wir, und zwar ohne Wenn und Aber, jeden Krieg ab. Krieg ist keine Antwort auf Terror. Wir wollen Ihre Kriege nicht, Herr Präsident. Wir wollen überhaupt keine Kriege, las man auf vielen Spruchbändern. Unter den Demonstranten waren viele ältere Menschen, die neben Globalisierungsgegnern und Autonomen ihren Protest bekunden wollten. Wir haben inzwischen so viel Wissen angehäuft, dass man politische Probleme und Meinungsverschiedenheiten auch politisch lesen kann. Wir sind nicht gegen das amerikanische Volk, aber gegen die amerikanische Politik, die sich überall ausdehnt und Kriegsgefahren darauf beschwört. Und das darf nicht sein, die Welt muss leben. Der Zug setzte sich erst am späten Nachmittag in Bewegung. Mehrere 10.000 waren es nach einer Zählung der Polizei. Die Achse des Friedens sprach von 100.000. Die Polizei war mit mehr als 10.000 Beamten im Einsatz. Das Regierungsviertel in Berlin glich einer Festung. Die Polizisten an der Wegstrecke trugen allerdings weder Schilde noch Helme, sondern einfache Uniformen. Das Brandenburger Tor war von Wasserwerfern umstellt. Auf der Abschlusskundgebung kam es an mehreren Stellen zu israelfeindlichen Sprechchören der palästinensischen Gruppen. Doch antisemitische Töne waren nicht zu vernehmen. Mehrere Redner griffen Bushs Haltung gegenüber Israel an und forderten ihn auf, sich stärker für den Frieden im Nahen Osten zu engagieren und den Brandherd nicht zur Eskalation zu treiben, indem er einen Krieg mit dem Irak anstrebt. Die Demonstration endete mit einem Konzert des Liedermachers Konstantin Wecker. Hör mich etwa noch stumm zur Stund und mir die Luft verpesten. Ich furz mir meine eigene und die ist bestimmt vom Besten. Und draußen steigt die Sonne. Die Demonstration verlief nach Angaben der Polizei friedlich. Auch am Ende der Abschlusskundgebung kam es bislang an keinem Ort in der Stadt zu Gewalttätigkeiten. Dorothea Jung berichtete aus Berlin. Professor Karl Kaiser, Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, eben auch in Berlin. Da ist jetzt immer wieder von anti-amerikanischen Demonstrationen die Rede, obwohl die Demonstranten eben im Beitrag ja selbst gesagt haben, sie seien gar nicht gegen das amerikanische Volk. Trotzdem nochmal die Frage, ist das Wort nicht ganz falsch? Denn was soll das für ein merkwürdiger Anti-Amerikanismus sein, wo die Demonstranten doch Jeans tragen, sich am Rande der Protestkundgebung bei McDonald's stärken und nicht nur im Stillen davon träumen, vielleicht in Harvard oder in Hollywood oder im Silicon Valley Karriere zu machen. Der Begriff Anti-Amerikanismus erfasst überhaupt nicht das Problem, um das es hier geht. Es geht um Meinungsverschiedenheiten zu ganz spezifischen Fragen. Wie Sie mit Recht sagen, sind diejenigen, die protestieren, Teilnehmer an einer von Amerika geprägten Massenkultur. Wenn Sie die Betroffenen fragen, wird herauskommen, dass sie in vielen Punkten sehr pro-amerikanisch sind, Dinge mögen, die aus Amerika kommen. Auf der anderen Seite gibt es ganz spezifische Punkte, die nicht nur von diesen betreffenden Demonstranten aufgeführt werden, sondern die auch in der Politik wiederzufinden sind, in den Medien, wo Meinungsverschiedenheiten sind. Aber das ist kein Anti-Amerikanismus, etwa in der Frage der Schutzzölle auf europäische Produkte oder in der Frage eines internationalen Strafgerichtshofs anderer Meinung zu sein. Oder die Umweltproblematik. Ja, selbst auch beim Kyoto-Protokoll, die Tatsache, dass die Europäer hier einen multilateralen Ansatz wählen und die Vereinigten Staaten, die auch Klimapolitik betreiben wollen, einen nationalen Ansatz, ist zwar Gegenstand von Meinungsverschiedenheiten, aber das macht die Europäer nicht zu Anti-Amerikanern, wenn sie dies zum Gegenstand von Protest machen. Und im Übrigen, die Politik macht dies ja sehr mäßig. Es sind die Demonstranten, die es vielleicht etwas laut und schrill tun. Gibt es nicht irgendwie so eine Parallele zu dem, was sich 68 oder Anfang der 70er Jahre abgespielt hat? Ich erinnere mich an ein Interview mit Jürgen Trittin, da sagte der, wir waren damals vollkommen fertig, als uns Anti-Amerikanismus vorgeworfen wurde. Wir waren beeinflusst von Woodstock, von der Musik und so weiter. Sehen Sie diese Parallele auch? Ich bin der Meinung, dass die Analogie nicht ganz stimmt. Es ist sicher richtig, dass viele der damaligen 68er in vielen anderen Dingen Konsumenten der amerikanischen Kultur gewesen sind, aber die Meinungsverschiedenheit war doch fundamentaler. Der Protest gegen den Krieg in Vietnam, da ging es doch um wesentlich mehr als um die Fragen, die jetzt Gegenstand der Demonstrationen sind. Amerika führt ja doch in diesem Sinne keinen Krieg wie in Vietnam. Die beiden Dinge sind nicht vergleichbar. Es geht jetzt um Antiterrormaßnahmen, wenn überhaupt dies der Gegenstand ist der Demonstration. In den meisten Fällen ist es ja nicht das, was in Afghanistan geschieht. Da finden viele der jetzigen Demonstranten sogar gute Worte, weil sie sehen, dass hier auch Positives zu sagen ist über diese Maßnahmen, sondern es geht in den meisten Fällen um die Antizipation eines möglichen amerikanischen Einsatzes im Irak. Ja, es spricht aber doch nun wirklich viel dafür, dass Washington einen Krieg gegen den Irak plant. Wenn man mal unterstellt, man wolle diesen Krieg verhindern, wer könnte das überhaupt? Politiker befreundeter Staaten, sagen wir mal der Bundeskanzler, weltweiter Protest auf der Straße oder womöglich nur Widerstand aus den eigenen Reihen der amerikanischen Bevölkerung? Innerhalb des politischen Establishments in Washington sind die Meinungen sehr geteilt in der Frage der Methode. Nicht in der Frage des Ziels. Alle betrachten den Fall Irak als eine große Gefährdung. Eigentlich auch in Europa. Wir sind ja ähnlicher Meinung. Dort ist ein Land, eine Diktatur, eine sehr grausame Diktatur, von der wir wissen, dass sie Programme zur Herstellung von Massenvernichtungswaffen durchführt. Und es ist ein Land, das die Aufforderung der Vereinten Nationen, sich Kontrolleuren zu stellen, missachtet. Das wissen wir alles. Aber in den USA sind die Meinungen dazu geteilt, wie man nun damit umgeht. Die Europäer sind vorerst der Auffassung, dass man versuchen soll, den Fall vor die Vereinten Nationen zu bringen, ein Mandat zu erhalten für weitere Sanktionen und Zwangsmaßnahmen und dann am Ende vielleicht auch militärische Maßnahmen. Ein Teil der amerikanischen politischen Establishments ist der Auffassung, man muss ähnlich wie in Afghanistan einseitig, vielleicht mit der Hilfe einiger Verbündeter, dort intervenieren. Die Frage ist aber nicht entschieden. Und wenn Sie die Frage stellen, was kann man tun? Man kann dies thematisieren im Bündnis, unter den Verbündeten auch bilateral. Man kann es auch öffentlich thematisieren. Die Debatte ist nicht völlig wirkungslos. Nur muss man dabei berücksichtigen, dass für die Vereinigten Staaten als ein Land, das durch die Ereignisse des 11. September tief getroffen ist, die Dringlichkeit des Problems viel größer ist als für uns, die wir glauben, dass das sehr fern ist. Und da liegt eine ganz große Problematik zwischen den USA und Europa und auch Deutschland, dass wir noch nicht nachvollzogen haben, wie tief verletzt und wie sehr diese Ereignisse die Bereitschaft der USA gesteigert haben, etwas zu tun und alles zu tun, um zu verhindern, dass das wieder geschieht. Man kann diese Verletzung des amerikanischen Sicherheitsgefühls sicher etwas nachvollziehen, auch wenn es, wie Sie sagen, in Europa noch nicht in dem Maße geschieht. Trotzdem, man unterstellt der amerikanischen Politik ja auch häufig niedere Motive, Öl und andere Geschäfte zum Beispiel. Aber handelt Washington nicht doch auch sehr moralisch, wenn es sich, um jetzt nur mal zwei Beispiele zu nennen, im Zweiten Weltkrieg kompromisslos für Freiheit und Demokratie einsetzte und heute im Nahostkonflikt nicht zuletzt deshalb zu Israel hält, weil der jüdische Staat anders als viele arabische demokratisch verfasst ist? Das ist zweifellos der Fall und in Europa kann man das oft nicht verstehen, dass hinter dem Engagement für Israel eben auch eine Wertegemeinschaft steht, die uns ja eigentlich auch nicht nur mit Israel, sondern auch mit den USA verbindet. Die Wertegemeinschaft von Demokratien, auch wenn man in bestimmten Politiken gelegentlich, die Israel betreibt, anderer Meinung sein kann. Insofern hat sie dann wieder einen moralischen Hintergrund. Aber selbstverständlich sind es auch klare Machtinteressen, die dahinter stehen, nämlich die Sicherung dieses Raums, die Stabilisierung des Raums, die Verhinderung, dass dort revolutionäre Regime sich ausbreiten und die Ölversorgung nicht nur der USA, sondern des gesamten Westens und der industrialisierten Welt gefährdet wird. Natürlich spielen diese Dinge eine Rolle. Es ist eine Mischung von Argumenten, die auf Werte gründen und Argumenten, die machtpolitisch begründet sind. Sie haben eben gesagt, die europäische, auch die deutsche Politik kritisiere die Amerikaner nur sehr maßvoll. Jetzt haben sozialdemokratische und grüne Abgeordnete im Vorfeld des Bush-Besuchs auch in schriftlicher Form Kritik geäußert. Und das wiederum wird jetzt von Seiten der Opposition kritisiert. Mir stellt sich die Frage, hat der amerikanische Präsident, der Präsident des demokratischen großen Amerika, es wirklich nötig, dass man hier in Deutschland wirklich nur Jubelspaliere ihm zur Seite stellt? Also die Kritik, die von einigen Abgeordneten aus den Regierungskoalitionen geäußert wurde, ist recht maßvoll, zeigt auch Verständnis für die Notwendigkeit des Kampfes gegen den Terrorismus. Aber sie bleibt letztlich eine Marginale in der Gesamtbeurteilung deshalb, weil der eigentliche Zweck dieses Besuches darin besteht, die Partnerschaft, die die USA und Deutschland verbinden, hier zu demonstrieren, politische Gespräche über die Strategien zu führen, die jetzt im Mittelpunkt stehen, nämlich Bekämpfung des Terrorismus, aber auch die Erörterung von weltpolitischen Fragen, Entwicklungspolitik als eine, die Welthandelsrunde als ein anderes Problem, die sind ja miteinander verbunden. Darum geht es. Da ist der Dissens, der doch von einer vergleichsweise kleinen Minderheit geäußert wird, seitens eines 80-Millionen-Volkes, ist da wirklich eine Marginalie. Vielen Dank für dieses Gespräch. Das war Professor Karl Kaiser, Politikwissenschaftler und Direktor des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und seine Einschätzung, dass die Proteste nur Marginalien im Gesamtkontext der deutsch-amerikanischen Beziehungen sind, wird durch jüngste Äußerungen von George Bush bestätigt. Auf die Frage, ob er von den Demonstrationen in Berlin gehört habe und ob er sie im politischen Sinne fürchte, antwortete der Präsident heute Abend in der ARD. Nein, aber das ist gut. Das ist Demokratie. Ich gehe gern in ein Land, in dem die Menschen frei ihre Meinung äußern. Ich war noch nie in Deutschland. Ich freue mich auf den Besuch. George Bush heute Abend in der ARD. Übrigens, was Karl Kaiser gerade angesprochen hat, dieses für viele Amerikaner traumatische Erlebnis, Zielscheibe international operierender Terrororganisationen zu sein, dieses traumatische Erlebnis spielt auch beim nächsten Beitrag eine Rolle. Außenminister Colin Powell hat in Washington eine Art Weltkarte dieser Bedrohungen vorgelegt. Hören Sie Peter Lange aus der amerikanischen Hauptstadt. Die Intention von Außenminister Colin Powell bei der Präsentation des Jahresberichts über die Strukturen und Muster des globalen Terrorismus war klar. In der aufgeheizten innenpolitischen Debatte über eine mutmaßliche anhaltende Bedrohung der USA kam es Powell darauf an, deutlich zu machen, dass der international koordinierte Kampf gegen den Terrorismus durchaus bemerkenswerte Erfolge zeigt. Land für Land, Region für Region, so Powell, haben Mitglieder der Antiterrorkoalition ihre Gesetze und die Grenzkontrollen verschärft und die Kooperation der Geheimdienste verbessert. Für Terroristen sei es schwerer geworden, sich zu bewegen, zu kommunizieren und Anschläge zu planen. This report marks the significant progress against terrorism that we and our coalition partners are making in a variety of critical areas. Country by country, region by region, coalition members have strengthened law enforcement and intelligence cooperation. We have tightened border controls and made it harder for terrorists to travel, to communicate. And therefore to plot. Der Bericht listet für jedes einzelne Land auf, was es gegen Terrorgruppen unternommen hat. In Zahlen bedeutet dies laut State Department 1600 mutmaßliche Al-Qaida-Anhänger oder Mitglieder in insgesamt 95 Ländern sind festgenommen worden. 100 Millionen Dollar, die den Terrorgruppen zugerechnet wurden, sind blockiert. Erstmals enthält dieser Bericht auch zwei Fallstudien, die illustrieren sollen, wie die internationale Zusammenarbeit gegen den Terrorismus erfolgreich funktioniert. So sind laut State Department dank der Kooperation der Sicherheitsbehörden in Italien und in Singapur Anschläge auf die US-Botschaften verhindert worden. Colin Powell warnte gleichwohl davor, in den Anstrengungen nachzulassen. In diesem globalen Kampf gegen den Terrorismus darf kein Land und keine Region abseits stehen. In this global campaign against terrorism, no country, no nation has the luxury of remaining on the sidelines because there are no sidelines. Every country is vulnerable and every country has the ability and the responsibility to contribute to the anti-terror campaign. Jedes Land sei angreifbar und jedes Land habe die Fähigkeit und die Verantwortung, sich an der Antiterrorkoalition zu beteiligen. Jene Länder, die nicht nur abseits stehen, sondern aus Sicht des US-Außenministeriums Terrorgruppen aktiv unterstützen, werden auch in diesem Bericht angeprangert. Es sind dieselben 7 wie im vergangenen Jahr. Iran, Irak, Nordkorea und Syrien, dazu Kuba, Libyen und der Sudan. Den Regierungen von Iran und Syrien wird eine anhaltende Unterstützung radikaler Palästinensergruppen zur Last gelegt. In diesem Zusammenhang wird übrigens auch Israel kritisiert, weil es den Sicherheitsapparat der palästinensischen Autonomiebehörde zerstört habe. Dass der Sudan wieder auf der Liste auftaucht, wurde mit besonderer Aufmerksamkeit registriert. Immerhin gab es in den vergangenen Monaten Ansätze einer Zusammenarbeit mit dem Regime in Khartoum. Auch dass Libyen weiter zu den Förderern des Terrorismus gezählt wird, ist in Washington nicht unumstritten. Damit, so meinen Kritiker, werde nicht honoriert, dass sich das Regime vor dem 11. September um eine Annäherung an den Westen bemüht habe. Über Bedrohungen aus dem Hinterhalt Peter Lange. Ganz offen, wenn auch nicht in Form eines erklärten Krieges, kämpfen indische und pakistanische Einheiten in der Kaschmir-Region. Zwar bezichtigen sich beide Seiten, Terroristen zu unterstützen, aber wenn inzwischen auf indischer Seite das Für und Wider atomarer Schläge diskutiert wird, dann spricht das doch dafür, dass da Staaten mit dem Feuer spielen. Der pakistanische Regierungschef Pervez Musharraf und sein indischer Kollege Premierminister Atal Bihari Vajpayee scheinen jedenfalls den Finger am Abzug zu haben. Aus Neu-Delhi, Klaus Belde. Unbekannte Attentäter haben im indischen Teil Kaschmirs den gemäßigten Separatistenführer Abdul Ghani Lone getötet. Der Mordanschlag ereignete sich kurz nach der Ankunft des indischen Premierministers Vajpayee in der unruhigen Himalaya-Region. Beobachter machten islamische Extremisten für die Tat verantwortlich, die auf diese Weise die ohnehin getrübten Beziehungen zwischen Indien und Pakistan weiter verschlechtern wollten. Die Regierung in Neu-Delhi beschuldigt das Nachbarland, das Eindringen radikal-islamischer Untergrundkämpfer in den indischen Teil Kaschmirs zu unterstützen. Pakistan weist diesen Vorwurf zurück. Der Mord an Lone geschah auf einer Gedenkveranstaltung in Srinagar, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Jammu und Kaschmir. Kurz vor dem Ende der Kundgebung unter freiem Himmel lösten sich mehrere Bewaffnete aus der Menge und eröffneten das Feuer auf den 70-jährigen Separatistenführer. Einer seiner beiden Leibwächter wurde gleichfalls tödlich getroffen. Das indische Fernsehen zeigte Bilder von einem Tumult in der 5000 Menschen zählenden Menge und von trauernden Angehörigen rings um die beiden in weißen Tücher gehüllten Leichname. Mehrere Menschen wurden bei der Attacke verletzt. Dieser jüngste Terroranschlag überschattet schon jetzt den auf 3 Tage angelegten Besuch des indischen Premierministers in Kaschmir. Kurz nach seiner Ankunft auf einem Luftwaffenstützpunkt in der Stadt Jammu würdigte Vajpayee die Verdienste des Toten. Abdul Ghani Lone sei ermordet worden, weil er für den Frieden in Jammu und Kaschmir gearbeitet habe, sagte der Regierungschef. Auf die Frage, ob das Attentat einen Rückschlag für den Friedensprozess bedeute, antwortete Vajpayee, er hoffe nicht. Es werde jedoch seine Auswirkungen haben. Ursprünglich wollte der Premier den Angehörigen der vor einer Woche bei einem Angriff auf eine Militärwohnsiedlung getöteten Menschen sein Beileid aussprechen. Außerdem war die Zusage von Aufbauhilfen für die wirtschaftlich daniederliegende Region geplant. Der ermordete Lone war einer der Führer der Allparteien-Freiheitskonferenz, einem Zusammenschluss politischer und religiöser Gruppierungen. Ziel der Organisation ist die Trennung des überwiegend von Moslems bewohnten Kaschmir von Indien. Der gelernte Jurist galt jedoch als eine der wenigen moderaten Stimmen unter den lokalen Separatisten. Indischen Medienberichten zufolge stand er unter starkem Druck von Seiten radikaler Kreise. Er vertrat jedoch stets die Auffassung, dass sich das Kaschmir-Problem nicht mit Gewalt lösen lasse. Lones Gegner waren, wie sein Tod beweist, offenbar anderer Meinung. Nach Klaus Belde und seinen Informationen vom indischen Subkontinent wieder etwas ausführlicher zu einer Geschichte, die aus heiterem Himmel über die FDP hineingebrochen ist, jedenfalls wenn man die heitere, spaßbetonte Stimmung beim Parteitag der Liberalen in Mannheim zugrunde legt. Jetzt dieser Antisemitismusvorwurf und ein Kampf Möllemann gegen den Rest der Partei oder Volker Wagner in Düsseldorf hat das Enfant Terrible heute bei seinem Auftritt in Essen womöglich Rückendeckung erhalten. Ja, Reinhard Pieck, in der Tat, er hat Rückendeckung bekommen und es scheint nicht zum ersten Mal so zu sein. Jürgen Möllemann zeigte sich zum ersten Mal nach seinem Kurzurlaub auf Norderney in der Öffentlichkeit und berichtete von selbst eigentlich ungefragt, wie stark der Rückhalt auf Norderney unter den Urlaubern dort war. Er sei überall mehr oder weniger stürmisch begrüßt worden, seine Strategie 18 sei gefeiert worden und man hätte ihm ganz dezidiert auch in der Angelegenheit um Jamal Karsli und die Kontroverse innerhalb und außerhalb der FDP den Rücken gestärkt. Aber auch die Besucher bei dieser Podiumsdiskussion, bei der es übrigens um ein ganz anderes Thema ging, Reformstau in Deutschland, was eigentlich überhaupt keine Rolle heute unter den vor allen Dingen zahlreich erschienenen Journalisten spielte. Auch dort hat er viel, viel, viel Verständnis für seine Kritik an der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern. Kein Wort über diese Kontroverse übrigens bei der laufenden Veranstaltung. Alles, was er sagte, und es war nicht wenig, was er sagte, alles draußen vor der Tür, vor den zahlreich erschienenen Journalisten. Möllemann verwahrte sich vor allem dagegen, ein Antisemit zu sein. Es tut mir weh einerseits, dass ich mich ausgerechnet mit dem Zentralrat der Juden anlegen muss. Aber ich lasse es mir auch nicht bieten, dass ein Michael Friedmann wochenlang mich von einem Interview zum nächsten als Antisemiten diskriminiert und sich jetzt wundert, wenn ich es leid bin. Er hat kein Recht dazu, sich so aufzuführen. Er kränkt und verletzt mich und ich spüre, er kränkt und verletzt viele, viele in Deutschland. Ja, und der angesprochene Michel Friedmann ist ja genau derjenige, der während seiner Urlaubsabwesenheit aus dem Fall Karsli einen Fall Möllemann gemacht hat. Und Friedmann hat ja gefordert, Möllemann nun aus der Partei ausschließen zu lassen, obwohl er ja selbst gar nicht dieser Partei angehört. Das hat natürlich Möllemann besonders gefuchst, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf. Er verwahrte sich ganz entschieden dagegen, dass sich Michel Friedmann in diese Angelegenheit einmischte. Und auch in Essen heute Abend sagte er nochmal ganz deutlich, was er davon hält. Als ich nun heute hörte, dass Michel Friedmann erklärt hat, ich müsse aus der Partei ausgeschlossen werden, habe ich gesagt, jetzt ist er übergeschnappt. Das kann ich nicht anders sagen. Verstehen Sie, das ist ja, mit welchem Recht merkt er denn nicht, was er damit in Gang setzt? Diese elitäre, überhebliche Arroganz. Also selbst der Heilige Vater würde sich nicht erdreisten, der CDU mitzuteilen, dass jemand, weil er Abtreibungsbefürworter ist, aus der CDU ausgeschlossen werden muss. Aber Herr Friedmann weiß, wer in der FDP sein darf. Mehrfach ging er auch darauf ein, wie nun das Verhältnis zu Guido Westerwelle sich in Zukunft gestalten soll. Beide vertreten ja in der Angelegenheit Karsli unterschiedliche Positionen. Er sagte klipp und klar, er unterstütze den frisch gekürten Kanzlerkandidaten Westerwelle. Es gäbe nur eine einzige Einschränkung dabei. Sie können davon ausgehen, dass ich alles, was ich tun kann, dazu beitragen werde, dass er als Kanzlerkandidat erfolgreich ist. Aber nicht um den Preis des Verzichts auf meine eigene Meinung. Ja, und die eigene Meinung, die wird demnächst gefragt sein. Alle spekulieren, dass am 3. Juni bei der vorgezogenen Vorstandssitzung eine Entscheidung in Sachen Karsli getroffen wird. Dem scheint nun nicht so zu sein. In recht nebulösen Andeutungen sagte Möllemann, dass morgen eine Vorentscheidung fallen wird. Er deutete überhaupt nicht an, welche das sein könnte. Aber nach unseren Informationen scheint es doch so zu sein, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Jamal Karsli morgen freiwillig in Anführungsstrichen sein Parteibuch wieder zurückgeben wird, den Antrag wieder zurückziehen wird. Er darf dafür, so heißt es inoffiziell, doch bei der Fraktion weiterarbeiten, um dann irgendwann später nach einer gewissen Hospitation in der Fraktion und einer natürlichen Annäherung an die Partei dann erneut nochmal einen Antrag stellen zu dürfen. Das scheint also morgen auf uns zuzukommen. Ob damit die Fehde zwischen Möllemann und Friedmann beendet sein wird, das mag ich eher nicht zu beantworten. Herzlichen Dank für diese Informationen. Direkt aus Düsseldorf war das Volker Wagner. Und ich fühle mich jetzt fast genötigt zu sagen, dass unser folgender Beitrag mit diesem Thema, mit dieser Schlammschlacht hier in Deutschland nun wirklich nichts zu tun hat. Im Nahen Osten, in der Region selbst, ist nämlich zu beobachten, dass die Kosten des Konfliktes inzwischen Israel in große Schwierigkeiten bringen. Die Regierung von Ariel Sharon steckt in einer ganz schweren Krise. Hören Sie dazu Informationen von Hans-Joachim Wiese, Jerusalem. Auf keinen Fall werde Ministerpräsident Sharon die Entlassung der 5 ultraorthodoxen Schass-Minister zurücknehmen. Das berichtet der israelische Rundfunk. Danach bieten sich ihm nur 3 Alternativen. Am einfachsten wäre es, die Minister änderten ihre Meinung und stimmten den Notstandsplan zur Stabilisierung der angeschlagenen Wirtschaft doch noch zu. Morgen will Sharon den Plan erneut vor die Knesset bringen. Falls die Minister bei ihrem Nein bleiben, kann Sharon versuchen, neue Koalitionspartner zu finden. Die radikal-säkulare Shinui-Partei hat sich schon angeboten, ebenso wie die ultrarechte Nationale Union, unser Haus Israel. Eine dritte Möglichkeit ist die Ausschreibung vorgezogener Neuwahlen. Normalerweise sind Wahlen erst für Ende Oktober 2003 vorgesehen. Der führende Likud-Politiker Ze'ev Boim sagte heute allerdings, er halte Neuwahlen für höchst unwahrscheinlich. Vielmehr rechne er in der morgigen Abstimmung über das Sparpaket mit einer breiten Regierungsmehrheit. Die Entlassungen treten ohnehin erst nach 48 Stunden in Kraft, sodass noch Verhandlungsspielraum bis morgen Abend bleibt. Und der soll offenbar genutzt werden. Jedenfalls hat Innenminister Eli Yishai erklärt, er sei offen für Gespräche über einen neuen Wirtschaftsplan, der eher den Vorstellungen seiner Partei entspricht. Yishai ist Vorsitzender der ultraorthodoxen Schass-Partei, die in der vergangenen Nacht in der Knesset in erster Lesung gegen ein Maßnahmenpaket der Regierung zur Behebung der schweren Wirtschaftskrise stimmte. Der Plan wurde mit 47-44 Stimmen abgelehnt. Ministerpräsident Sharon entließ daraufhin Yishai und 3 weitere Schass-Minister, ein 5. trat von sich aus zurück. Mehrere Staatssekretäre der ultraorthodoxen Partei Vereinigtes Torah-Judentum wurden ebenfalls gefeuert. Die Schas stellt mit 17 Abgeordneten die drittgrößte Knesset-Fraktion und versteht sich als Interessenvertreterin der weitgehend unterprivilegierten Sepharden Israels, also der Juden, die aus orientalischen Ländern stammen und häufig sehr große Familien haben. Der Notstandsplan sieht unter anderem drastische Kürzungen der Sozialleistungen sowie Steuererhöhungen vor und würde demzufolge die sogenannten kleinen Leute besonders belasten. Sollten die Entlassungen in Kraft treten, verlöre Sharon seine komfortable Knesset-Mehrheit und könnte sich nur noch auf 60 der 120 Abgeordneten stützen.